Halleluja. Halleluja. Bleibt einfach mal stehen. Andreas, kannst du nach vorne kommen ans Keyboard? Weil ich hab etwas auf dem Herzen, weil ich habe das die ganze Zeit, während der Christian gesprochen hat, ich die ganze Zeit immer dieses Wort zu Hause vor mir gesehen. Und Christian hat es wunderbar gepredigt, er hat gesagt, dieses Zuhause ist im Geist, dieses Zuhause ist im Himmel, dieses Zuhause ist am Herz des Vaters. Und ich spüre wirklich einfach heute Abend, weil das passt alles wunderbar zusammen, das hat der Heilige Geist orchestriert, schon im Lobpreis und in der Zeit nach dem Lobpreis und bevor Christian gesprochen hat und dann seine Predigt, das läuft alles auf das Gleiche hinaus. Weißt du, er möchte uns, der Heilige Geist möchte uns wirklich noch tiefer oder wieder ganz neu, auch manche wieder ganz neu, wirklich in dieses geistliche Zuhause hineinführen. Wirklich in das Herz des Vaters, in den Himmel, raus aus dem Weltlichen. Weißt du, weltlich fängt nicht erst da an, wo du sagst, oh ja, ich habe Pornografie geguckt oder ich habe irgendeinen blöden Film geguckt oder so. Sondern weltlich fängt da an, wie der Christian wunderbar gesagt hat, fängt da an, wo du beginnst, aus eigener Kraft die Sachen zu tun. Es fängt da an, wo du beginnst, in deinem eigenen Verstand wieder aktiver zu werden und weniger vom Geist abhängig zu sein und weniger aus dem Geist heraus zu agieren. Und ich spüre das wirklich, ich habe vorher schon fast jedem hier die Hände aufgelegt, aber ich empfinde, wir sollen das nochmal tun. Wirklich. Halleluja. Weißt du, Herr, der Heilige Geist übernimmt, aber ich kann nicht anders, weil ich empfinde wirklich, Gott hat es nochmal durch das Wort von Christian so bestätigt, er möchte uns wirklich in dieses geistliche Zuhause ganz neu hineinziehen, er möchte uns ganz neu an seine Brust ziehen, er möchte uns wirklich in ihm verorten, in ihn hineinziehen, weißt du, das Weltliche hinter dir lassen. Halleluja, sag einfach mal, wenn du bereit bist, sag einfach mal, Vater, im Namen Jesus, lass ich das Weltliche hinter mir. Das weltliche Denken. Das weltliche Wollen. Die weltliche Strategie. Die eigene Kraft. Die menschliche Power. Ich lasse es hinter mir. Und ich sage, Heiliger Geist, zieh mich ganz neu an das Herz des Vaters. Da, wo ich zur Ruhe komme. Weil ich zu Hause bin. Und da, wo du, Vater, mich übernehmen kannst, mit deiner Liebe und mit deinem Geist, sodass es unendlich leicht wird. Oh, Halleluja, da ist eine Leichtigkeit. Da ist eine Leichtigkeit. Oh, da ist eine Leichtigkeit. Da ist eine Leichtigkeit. Weißt du, bei manchen ist es so, dass wirklich über längere Zeit wirklich, ich sehe das so, Roland, bei dir gerade, dass der Vater wirklich Schichten wegzieht einfach. Oh, wegzieht von deiner Seele, die sich so draufgelegt haben, über Jahre, in diesem Fall wirklich über Jahre Schichten draufgelegt haben, einfach die dich letztendlich nicht haben zu Hause sein lassen. Aber heute Abend empfinde ich wirklich, der Vater zieht dich an sein Herz und er zieht dich hinein in ein wahres Zuhause. Und da ist Leichtigkeit und da ist Entlastung. Oh, und da ist Frische und da ist Freiheit und da ist Freude. Oh, Halleluja. Danke, Vater, dass du dein Werk tust. Danke, Vater, dass du dein Werk tust. Zieh ihn, Herr. Zieh ihn, Herr, heute Abend an diesen Ort im Geist. Dieser Ort ist da. Weißt du, Paulus hat gesagt, die Sabbatruhe Gottes ist da. Also ist eine Sabbatruhe Gottes übrig für das Volk Gottes. Sie ist da. Wir müssen nur hineingehen. Wir müssen uns nur von ihm hineinziehen lassen. Und er zieht dich heute Abend hinein. Er zieht dich hinein. Er zieht dich hinein. Er sagt, komm, komm, komm, komm. Komm an diesen Ort, komm in dein wahres Zuhause, komm an diesen Ort, wo ich dich lieben darf, wo ich dich lieben kann, wo du dich lieben lässt. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, übernimm du ihn. Danke, Vater. Oh, Zeit der Erneuerung, Zeit der Erfrischung. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wenn du sagst, Vater, zieh mich an diesen Ort, wo ich zu Hause bin. Zieh mich an diesen Ort des Geistes. dann darfst du einfach nach vorne kommen. Und ich möchte dir, auch wenn ich es vielleicht schon mal getan habe heute, aber ich möchte dir nochmal die Hand auflegen tatsächlich. Tatsächlich, es spricht nichts dagegen, Leuten mehrfach die Hand aufzulegen. Jedes Mal geht es tiefer, verstehst du? Jedes Mal geht es tiefer. Manchmal, weißt du, es kommt immer darauf an, bei manchen ist das Scheunentor so weit offen und sie sind eh schon fast sowieso schon da im Prinzip. Da brauchst du nur einmal kurz die Hände auflegen und dann ist alles paletti. Aber manchmal, wenn sich so manche Sachen so drüber gelegt haben, dann braucht es halt manchmal ein bisschen mehr. Weißt du, und das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Also er möchte dich lieben heute Abend. Er möchte dich lieben. Also völlig egal, wir vergessen die Zeit, weißt du. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust, du bist mit dabei. Aber es zeigt dir natürlich, wie gut es ist, wenn du live da bist. Aber egal. Nein, du bist mit dabei. Wirklich, du empfängst es auch über Livestream. Gott möchte dir dienen. Der Strom fließt auch über Livestream. Ja, und er zieht dich wirklich an sein Herz. Er zieht dich wirklich an diesen Ort, wo du zu Hause bist. Er zieht dich an diesen Ort. Oh, und er sagt dir einfach, zu Hause. Oh, ja, zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Können wir zwei Ordner haben? Halleluja. Zu Hause. Er sagt dir, zu Hause. Er zieht dich an diesen versteckten Ort. Es ist im Psalm 91, wir haben versteckten Ort des höchsten Wohnen. Bleibt im Schatten des Allmächtigen. Oh, da ist dieser versteckte Ort. Er zieht dich an diesen versteckten Ort. Und das ist der Ort, von dem aus alles hervorkommt. Das ist der versteckte Ort. Der versteckte Ort des Vaters. Der versteckte Ort in seinem Herzen. Oh. Zu Hause. Angekommen. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, der versteckte Ort. Oh, danke, Vater. Nimm ihn an den versteckten Ort. Oh, oh, oh, nimm ihn an den versteckten Ort. Oh, nimm sie an den versteckten Ort. Oh, zu Hause. Oh, zu Hause. Er weicht dich ein. Er weicht dich ein. Oh, er weicht dich ein. Oh, oh, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, zu Hause. Zu Hause. Oh, zu Hause. Oh, zu Hause. Zu Hause. Ui, ja. Oh. Weißt du, er nimmt dich an diesen Ort. Und wenn er dich an diesen Ort nimmt, weißt du, es ist nicht nur der Moment, wo ich dir die Hand auflege, das ist nur die Berührung, das ist nur die Initialzündung, aber danach geht es richtig los. Danach geht es richtig los. Er liebt dich. Er will, dass du dich von ihm lieben lässt. Er nimmt dich hinein und er lässt dich an diesem Ort zu Hause sein. Verstehst du? Zu Hause ist nicht nur ein Zuspruch, weißt du, es ist nicht nur ein Glaubensbekenntnis. Ja, ich bin zu Hause in ihm, ich bin zu Hause im Geist. Sondern es ist eine Realität, es ist ein Leben. Es ist ein Leben, es ist ein Leben an seinem Herzen. Oh, es ist ein Leben an seinem Herzen. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Ein Leben an seinem Herzen. Ein Leben an seinem Herzen. Ein Leben an seinem Herzen. Danke, Vater. Oh, das ist Leichtigkeit. Oh, danke, Vater. Aha. Halleluja. Halleluja. Vater, ich bete, dass jedem, den ich die Hand auflege, Herr, lass es wirklich eine Initialzündung sein, Herr, diese Gemeinschaft mit dir zu Hause, am Herzen des Vaters, zu Hause. Touch. Touch alone. Touch. Oh, touch. Weg mit dir, Herr, oh, an himmlischen Orten. Weißt du, versetzt an himmlischen Orten. Von dort werden wir aktiviert, von den himmlischen Orten. Aus der Gemeinschaft mit dem Vater. Dort werden wir aktiviert. Oh, touch alone, touch alone, touch alone, touch. Nach Hause, nach Hause, nach Hause. Oh, nach Hause, nach Hause. Wow. Nach Hause. Nach Hause. Oh, nach Hause. Oh, nach Hause. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Mhm. Danke, Vater. Halleluja. Manche sehen jetzt vielleicht den Himmel. Manche spüren einfach die Liebe des Vaters. Zu manchen spricht er ganz persönliche, intime Worte gerade. Manche sind einfach nur erfüllt mit einem tiefen Frieden. Manche haben vielleicht eine Vision. Auch wenn du über Livestream zuschaust, es trifft dich auch. Manche haben eine Verzückung. Was auch immer es ist, gib dich ihm einfach hin. Gib dich dem einfach hin. Was auch immer der Herr tun will. Hab's nicht eilig, hab's nicht eilig. Dem Herrn ist wichtig, dass wir es nicht eilig haben. Wir sollten nicht durch die Gemeinschaft mit ihm durcheilen. Und er möchte diese persönliche Zeit mit uns haben. Was kein Auge je gesehen, oh, was kein Ohr gehört, dass in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Über Livestream. Gib ihm Zeit, zu dir zu reden. Gib ihm Zeit, dir in sein Herz zu nehmen. so wunderbar, was Gott tut. Dieter, was siehst du? Oh, ich habe am laufenden Band viele, viele Dinge gesehen. Ja, ich war ganz am Anfang war ich mitten in den Engeln mit den Flügeln und habe die Flügel berührt und da war ganz viel Bewegung und dann bin ich hingestellt worden in den Thronsaal. Und jetzt hat der Herr zu mir auch einiges erzählt, gesprochen über, ich bringe jetzt zum zweiten Mal etwas zur Welt, etwas Neues, lässt er mich gebären und er hat mir Pläne gezeigt von Schulgebäuden. Und ich habe sie gesehen, wie sie realisiert werden, wie sie eingerichtet werden. Puh. Wow. Tu dein Werk, Herr. Einige sehen Visionen. Was erlebst du? Rutsche runter, rutsch tiefer. Da ist die Herrlichkeit noch größer. Alles noch schöner. Und er hat uns würdig gemacht. Er hat uns gekrönt mit Ehre. Er hat uns alles gegeben. Und da ist noch schöner, noch viel schöner. Noch viel schöner. Er ist einfach herrlich. Herrlich und schön. Da kennen wir ihn immer tiefer, wie gut er ist, wie sehr er uns liebt und wie schön er ist. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Werk. Danke, Jesus, für dein Werk. Oh, danke, Jesus. Danke, Herr. Sehen. Gib ihm Zeit, gib ihm Zeit. Halleluja. Der Geist des Herrn ist auf Jesus. Und er ist gesalbt, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen und auszurufen das Gnadenjahr des Herrn, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Halleluja. Halleluja. Steh mal auf. Halleluja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Werk und deine Tochter, Herr. Ich danke dir, dass du in diesem heutigen Tag einen neuen Abschnitt im Buch ihres Lebens beginnst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du das Alte nicht verdrängst, aber es so ordnest, Herr, dass Frieden einkehrt, Frieden herrscht, dass Neues beginnen kann, Herr. Danke, Vater, für dein Werk, ein Werk des Trostes. Du hast gesagt, tröstet mein Volk. Und ich danke dir, Herr, für deinen Trost, Herr, der fließt. Oh, gerade jetzt, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Lass einfach den Heiligen Geist sein Werk an dir tun. Wer möchte noch ein Zeugnis geben, was er erlebt hat oder dabei ist zu erleben? Aber es geht ja noch weiter. Die Sache ist die, manchmal du kannst von dem erzählen, was Gott tut und gleichzeitig wirkt er schon wieder weiter. Du unterbrichst dadurch nicht sein Wirken, sondern du sagst einfach, bis jetzt habe ich das erlebt. Und dann geht's schon wieder weiter. Eigene Kraft fällt ab von mir. Und ich bitte den Vater um Vergebung für die vielen Jahre, wo ich geistliche Erkenntnis in eigener Kraft umsetzen wollte, wo ich mich angestrengt habe, ein guter Christ zu sein, wo ich gekämpft habe wie ein Löwe und immer versagt habe. Und heute ist diese eigene Kraft auf dem Boden gelegen und ich habe empfangen, dieses aus seiner Kraft zu glauben, aus seiner Kraft zu leben, aus seiner Kraft Dinge zu tun. Amen, Amen, Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass du das gute Werk begonnen hast, Herr. Und du wirst es vollenden mit ihm, Herr. Mit deinem kostbaren Sohn, Herr. Mit deinem geliebten Sohn, Herr. An dem du Gefallen gefunden hast, Herr. Danke, Vater. Für dein Zeugnis. Der Herr hat mich daran erinnert, dass heute vor 20 Jahren mein Tauftag war. Ich habe mich heute vor 20 Jahren taufen lassen. Und das war der Beginn eines Prozesses mit tiefem Zerbruch, absoluter Zerbruch, Kreuzigung des Fleisches. Und Gott hat mich geläutert, gereinigt und wirklich zu einem neuen Menschen gemacht. Und Gott hat zu mir gesagt, heute ist der Tag, wo was ganz Neues beginnt, wo ich mit dir in eine neue Zeitphase gehe. Ja. Oh. Halleluja, da passiert was, hier im Raum passiert was. Oh, da passiert was. Was passiert bei dir? Ich habe in der Vision gesehen, wie ich mich gegen eine Wand gelehnt habe und plötzlich hat die Wand sich aufgelöst und ich bin umgefallen. Und war ganz erstaunt, dass es da weitergeht. Und Jesus kommt und beugt sich zu mir runter und nimmt mich an die Hand und sagt, bleib bei mir. Und ich bin mit ihm dann durch Länder gegangen, zu Menschen gegangen. Er hat mir gesagt, was ich sagen soll. Ich habe das weitergegeben und die Leute waren geflasht. Dann hat er gesagt, leg die Hand auf. Ich habe den Leuten die Hand aufgelegt und immer floss es von ihm durch mich zu den anderen und hat mir gesagt, durch mich geht's. Ja, soweit. Wow, danke Vater. Huch. Oh, mehr Herr. Mach einfach weiter, Herr. Mach einfach weiter, Herr. Mehr. Huh, Jesus. Halleluja. Danke, da passiert was im Raum. Es wird immer dichter, es wird immer stärker, da passiert was. Lassen wir ihm Zeit. Ja, manchmal sind wir in Gefahr, Dinge einfach so aus programmtechnischen Gründen zu beschleunigen. Aber weißt du, es ist auch kein Problem. Ich kann auch mal meine Stunde in 2 Wochen halten, ist kein Problem. Lass uns ihm Zeit geben, was er tut. Halleluja. Danke, Vater. Jesus, danke dir, Herr. Danke dir, Herr. Danke dir, Herr, für dein Werk. Dich einfach hinein in den Geist, der hier ist. Du lehnst dich einfach hinein in den Raum, in dem du zu Hause bist. Du lehnst dich in die Offenbarung. Du lehnst dich in die Zuteilung. Du lehnst dich und seine Liebe. Oh, Jesus. Ich höre einfach im Geist, wie er noch zu einigen sagt, ui, back to the roots, also zurück zu den Wurzeln, zu den Wurzeln der Berührung Gottes, zu den Wurzeln des Geistes, des Lebens im Geist. Ui. Zurück zu der Einfachheit. Einfachheit. Einfachheit des Lebens in ihm. Aus ihm. Oh. Puh. Möchte noch jemand was teilen? Ich hab das Wort Angesicht von Angesicht zu Angesicht. So wie wir Gott in die Augen schauen dürfen, aber ich darf wieder in die Augen schauen, auch den Geschwistern, den Brüdern, den Leuten, die da sind, dass wir wieder uns begegnen, mit in die Augen sehen. Von Angesicht zu Angesicht, ja. Ich habe noch gesehen, wie er jedem von uns eine goldene Krone aufgesetzt hat und, wie er, und ein Zepter in die Hand gegeben hat und wie er gesagt hat, ich möchte, dass ihr mit mir herrscht. Und es war eine ganz große Ehre. Ich kam aus dieser Liebe heraus. Es war eine ganz große Würde, die er uns, die er seinem Volk gibt, mit ihm zu herrschen, als Könige und als Priester. Hans-Peter, ich sehe wirklich diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft über dir. Diesen Frieden, der höher ist als alles, was dein Verstand anregen mag, als alles, was um dich herum ist. Ich sehe aber diesen Frieden, der höher ist. Oh, und da ist diese Zuteilung gerade jetzt dieses Friedens. Oh, höher als alles andere. Danke, Vater, und er zieht dich da hinein. Er zieht dich da hinein. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So gut. Ich weiß, dass noch mehr Leute gerade jetzt Offenbarungen hatten und immer noch haben. Und weißt du, ich glaube, dass heute Abend etwas begonnen hat. Und Gott wird in einer ganz neuen Weise mit jedem einzelnen Glory Live-Schüler, auch euch über Livestream, macht euch gefasst darauf. In einer ganz neuen Weise mit jedem Einzelnen von euch beginnen zu handeln. Und es ist eine ganz neue Zeit der Gemeinschaft. Es ist eine ganz neue Zeit der Offenbarung. Es ist eine ganz neue Zeit der Liebe. Es ist eine ganz neue Zeit wirklich des Stromes Gottes für euer aller Leben, für jeden einzelnen Glory Life Schüler. Deswegen, weißt du, heute Abend hat es begonnen, aber es geht weiter, es geht weiter. Es ist ein Strom, es ist ein Strom. Ein Strom hat es in sich, dass er fließt. Also wenn du in den Brunnen fällst, dann, ja, dann bist du nass, aber du kommst nicht unbedingt weiter, du bist an dem Brunnen. Aber wenn du in den Strom fällst, dann wirst du nicht nur nass, sondern du wirst transportiert. Der Strom fließt. Der Strom fließt und er hört nicht auf zu fließen. Genau das ist es. Es ist ein Strom der Offenbarung. Es ist ein Strom der Offenbarung seiner Liebe. Es ist ein Strom der Berührung. Es ist ein Strom der Veränderung. Ein Strom der Transformation der Herzen. Ein Strom der Transformation der Seelen. Ein Strom. Und er hört nicht auf. Und wir leben. Es ist ein Strom. Jesus hat es gesagt, es ist ein Strom, der ins ewige Leben quillt. Das heißt, er hört nicht auf. Er hört nicht auf bis zur Entrückung. Er hört nicht auf bis ins ewige Leben. Er hört nicht auf. Er hört nicht auf. Und Gott hört nicht auf, zu dir zu reden. Und Gott hört nicht auf, mit dir zu handeln. Und Gott hört nicht auf, dir zu dienen. Und Gott hört vor allem nicht auf, dich zu lieben. Oh. Sondern im Gegenteil, heute ist ein neuer Anfang. Ein neuer Anfang in seiner Liebe. Es geht weiter. Jeder einzelne Glory Life Schüler wird erfasst. Also wenn es dich nicht gleich voll bis in die tiefsten Tiefen zieht, dann hab auch Geduld, weißt du? Lass weiter für dich beten, lass dir weiter die Hände auflegen, spring weiter rein im Glauben. Es hat erst begonnen heute Abend. Das heißt, mach dir keinen Stress. Also es ist nicht eine Einmalerfahrung. Es ist nicht eine Einmal-Donnerstagabend-Ausgießung, sondern das ist ein Strom. Ich kann das spüren, ich kann das sehen. Das ist ein Strom, der sich freisetzt. Jetzt in unserer Mitte ist ein Strom. Es gibt so Ausschüttungen und dann gibt es einen Strom. Und Ausschüttungen sind super. Aber wenn wir in einen Strom reinspringen, dann hört es nicht auf. Das heißt, wir springen heute hinein, wir springen morgen hinein. Wir springen am Samstag hinein. Wir springen am Sonntag hinein. Wir springen einfach weiter hinein. Okay? Und dann schauen wir, wo uns hinnimmt. Auf jeden Fall werden wir verändert. Uiuiuiui. Shabba. Shabba Labba. Shabba Labba Strom. Das ist der Shabba Labba Strom. Im Himmel ist der Shabba Labba Strom eröffnet. Das ist eine Himmelsmarke. Gibt es im Himmel. Im Himmel gibt es Werbeschilder, da steht drauf: Trink vom Shabba Labba Strom. Oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Große Werbetafeln, damit sie keiner übersehen kann. Trink vom Shabba Labba Strom. Trink vom Shabba Labba Strom. Des Stromes Läufe machen glücklich die Stadt Gottes. So übersetzt es der alte Luther. Ui. Sag mal zu irgendjemandem in deiner Nähe: Trink vom Shabba Labba Strom. Trink vom Shabba Labba Strom. Sag's noch zu zwei Leuten: Trink vom Shabba Labba Strom. Das ist die Himmelsmarke. Wow. Wow, wow, wow. Ich sage euch, ich hatte euch so eine tolle Lehrstunde vorbereitet heute Abend. Die war wirklich super. Die war auch super, ja. Aber ich glaube, der Herr hatte noch Wichtigeres vor. Den Shabba Labba Strom. Shabba Labba. Blablabla. Amen. Danke. Das ist genug. Blablabla. Halleluja. Halleluja. Wow. Guck, jetzt hast du sogar schriftlich am Beamer. Ja, sogar richtig geschrieben. Genauso habe ich es gesehen. Halleluja. Wow. Vielen Dank, Andreas. Das war wunderbar. Das war genau das Richtige. Das war genau das Richtige. Halleluja. Wow. Wir werden noch interessante Zeiten zusammen erleben, ihr Lieben. Das ist erst der Anfang. Es beginnt etwas ganz Neues. Ganz neu. Das wird nochmal alles verändern. Mich und dich zuerst. Halleluja. Das ist das Vorrecht. Danke, Jesus. Puh, wow. Das ist immer schwerer.